Nummer 4. Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter. Hier ist Anna-Maria. Du, ich habe in der Tanzschule angerufen und nach dem Kurs gefragt, für den wir uns interessieren, und die meinten, der kostet 90 Euro im Halbjahr. Bei einer Ganzjahresbuchung gibt es einen Rabatt von 20%. Naja, nur 36 Euro. Also zahlen wir für den Kurs 144 Euro. Das scheint mir verhältnismäßig teuer im Vergleich mit dem Angebot in der anderen Tanzschule, die 250 Euro kostet, aber dafür mehr zu bieten hat. Vielleicht sollten wir es nochmal in der anderen Tanzschule versuchen und nachfragen. Was meinst du? Ruf zurück, wenn du heute noch Zeit hast. Ansonsten haben wir immer noch den Kurs in der VHS, der 90 Euro kostet. Wir müssen uns das gründlich überlegen.